So rund ist mein Hut, so rot ist mein Blut, solang wie ich ledig bin, tut mir das gut. So rund ist mein Hut, so rot ist mein Blut, solang wie ich ledig bin, tut mir das gut. Ich heb noch drei Päse und recht schwarzer Käse, solang wie ich ledig bin, hätt ich zu essen. Ich heb noch drei Päse und recht schwarzer Käse, solang wie ich ledig bin, hätt ich zu essen. Mit mein schwarzer Gaul, solang wie ich ledig bin, schlug ich nicht raus. Da reit ich zu Haus mit mein schwarzer Gaul, solang wie ich ledig bin, schlug ich nicht raus. Keine Rode.